Chor aus Atalanta in Claydon von Charles Algernon Swinburne aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Chor aus Atalanta in Claydon von Charles Algernon Swinburne. Wer gab den Menschen Rede und wer barg darin den Stachel für Gefahr und Arg? Denn alle Kraft des Menschen und die Saat zukünftiger Dinge ist gebannt im Wort. Daraus betörter Wille, fort und fort, erzeugt die schicksalsvolle Tat. Eins ist des Menschen Erbe, das allein von allen Gütern unverbrüchlich sein, der Tod. Sahst du ihn je, den Zwillingsspross der Zeit, so dauerhaft als sein Genoss, schwach und veränderlich wie Sand? Fürwahr, der Tod ist stark und von Bestand. Er zwingt dich wie ein König in den Sold, ehe dich das Leben noch aus Händen lässt. Denn Bitten unerreichbar und abhold, dem Mitleid Paten mit Gebrest, die Götter jeden Rausch und Erdenwahn und wirken und zerstören ohne Plan. Das Festland rissen sie aus seinen Fugen, versiegelten das Meer, wo es entsprang. Sie wälzten Bürden auf die Zeit und schlugen den Leib mit Dunkelheit und Untergang. Sie flochten Dornen in die Hochzeitszierde und gürteten den Taumel mit Verdruss und ließen aus Ergötzen und Genuss erwachsen Ekel und Begierde. Was wird aus allen unseren Tränen? Tau, drin morgendlich die Frühgestirne baden? Springfluten im Azur der Himmelsau? Gewänder für die weinenden Plejaden? Oder, ihr Götter, sind sie der Tribut des Menschenwehs, der euren Ingrim speist, ein Urquell der Betrübnis, dessen Flut nimmer versiegend Tag und Nacht umkreist? Weh uns, ihr Götter, wehe uns! Gewahr, dass euer Himmel hart ist wie Metall, verschlossen uns in Not und in Gefahr und unseren Seufzern ohne Widerhall. Mühen und härmen wir uns dergestalt, dass wir den Nächten bang, dem Tage scheu entgegensehen. Vorzeitig sind wir alt und werden schließlich weggefegt wie Spreu. Die hohen Götter aber legen Hand auf jenes bittre, schäumende Gemisch von Daseinslust und Schicksalsunbestand und halten es uns hin gebieterisch. Doch waren sie sich selber mit bedacht, jemals davon zu kosten, dass nicht Macht gewänne Schlummer und der Sternebahn und sie nicht auch dem Wandel untertan. O würde fortan Opferwein und Blut erpresst aus tausendjähriger Leibesschmach und all dem namenlosen Ungemach unzähliger Geschlechter als Tribut nicht mehr verschüttet an den Brandaltären. Wär auch den Göttern Leben eine Frucht und Tod ein Labsal, würde sie die Wucht der Finsternis einmal wie uns beschweren, dass sie der Schlaf befiele, kalt und jäh, und ihre Schultern trügen Sorgenbürden, dass sie gleich allem Staub geboren würden und einmal sterblich litten Menschenweh. Denn jetzt sind sie uns fremd, doch preist man Gott, den einen, der, so dich sein Atem streift, heißt es, um dich entlodert Feuertod, der über allen anderen Göttern schweift, behende, ohne Flügel, doch im Flug, unduldsam, keinem Dinge zugetan und unerforschlich in Beschluss und Plan, der unersättlich an Besitz und Fug die Seele fesselt an den Erdenlehm und das unbändige Meer einhegt mit Sand, der die Begierden züchtigt und vor dem der Tag hinschwindet wie ein Scheit im Brand, der in Gewittern rasend ohne Schwert und Geißelstab vernichtet und bedroht, der blind und unablässig Rache nährt, das höchste Übel, Gott. Ja, du verfolgtest uns mit Hass und Wut und schlugst mit Schwachheit unser Augenlicht, schufst uns vergänglich und leicht von Gewicht, und dennoch pries man dich und hieß es gut. Darum, weil du stark bist und wir der Macht entblößt und du unser Feind bist und deine Hand uns in den Wellenschacht des Meeres stößt und uns zerschmettert auf dem flachen Land, weil du den Blitz um unsere Häupter schwingst und auf uns abzielst wie einen Pfeil und weil du Verderben über uns bringst und Weh und wilde Plagen, weil du tosend hinfährst über dem Gerüst des Himmels und am weiten Saum der Welt, von deines Atems Anhauch alles wüst und ausgedörrt hinschwindet und zerfällt, weil du Herr bist und dir kein Ziel gesteckt, du das Leben bist und wir Staub, weil unsere Handschaft deine niederstreckt, weil wir erbarmungsvoll und du taub. Sieh, mit morschen Gliedern, siech, blutend mit versagender Kraft, erheben wir uns alle gegen dich, ehe wir sterben und geben Zeugenschaft, dass dies also ist, dass jeder so wie ich im Herzen seufzt, dass wir alle gegen dich, o Höchster, gegen dich. Ihr aber allzumal wahrt eure Lippen vorm zu viel der Worte, lautes Wort ist schal und schwer erreichbar ist das Ziel. Denn Schweigen ist nach schweren Dingen gut und Scheu vor dem, was eure Brust verschließt. Und Wachsamkeit und strenge Hut, dass euch der eigne Wille nicht verdrießt. Von Worten aber, noch so scharf gewetzt, kann eure Seele nicht gedeihen. Denn Worte wecken Irrtum und Entzwein. Doch edel ist das Schweigen bis zuletzt. Ende von Chor aus Atalanta in Claydon von Charles Algernon Swinburne.